Kapitel 36. Leb wohl, Marienkäferchen, keuchte James und klammerte sich an den Pfirsichstängel. Leb wohl, Tausendfüßler, adieu, adieu, alle miteinander. Es sah aus, als würden sie in ein paar Sekunden zwischen den höchsten Wolkenkratzern am Boden zerschellen. James sah, wie die Wolkenkratzer ihnen in rasendem Tempo entgegenkamen. Die meisten hatten flache Dächer, aber der allergrößte Wolkenkratzer hatte ein hohes, spitzes Dach. So spitz wie eine riesige, silberne Nadel, die in den Himmel ragt. Und haarscharf, genau auf diese Nadelspitze, fiel der Riesenpfirsich. Es gab ein lautes Quietschen, die Nadel bohrte sich ganz tief ein und da steckte nun der Riesenpfirsich, aufgespießt auf der Dachzinne des Empire State Building auf dem höchsten Gebäude der Welt.